Und am Anfang, so die ersten paar Jahre, war es nur so, oh Gott, was macht der denn da? Und das ist natürlich auch das Wichtige, dass man weiß, was man macht, wofür man es macht. Interessiert mich eigentlich gar nicht, ob es jetzt legal oder illegal ist. Ganz wichtig natürlich, wenn es scheiße läuft, dass man weiß, woran es liegt. I follow the night. So ein Ehrgeiz und eine gewisse Siegermentalität muss man, glaube ich, schon mitbringen. Das sind schon besondere Menschen mit besonderen Fähigkeiten. When will I begin? Gesichter, Menschen, Energien einschätzen können. To live again. Dann subsumieren sie die Wahrscheinlichkeiten doch relativ schnell gefühlt im Kopf. Klar, es ist frustrierend, dass es nicht die ultimative Wahrheit gibt und dass du nie auf so die Formel anwenden kannst und du, die Formel geht auf und du gewinnst. One day I'll fly away. Leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dream? Grundsätzlich würde ich dich viel mehr unter Druck setzen, weil ich glaube, dass du mehr Angst davor hast, dein Geld zu verlieren. Das hat er mir auf den ersten Blick angesehen. Ja, klar. Du spielst im Poker nicht die Karten. Du spielst immer den Gegner. Weil es geht ja nicht darum, was hast du, es geht ja darum, was denkt der Gegner, was du hast. Er denkt, dass ich denke, dass er denkt. Käfig vom Licht, das sind jetzt am besten. Er ist groß, Mitte 20. Ja, das muss ich mir sagen. Ich soll nicht sagen, hallo, ich bin der. Das kann ich ja nicht sagen. Gepflegter Dreitagebart, Hemd und Jeans. So, ihr hört jetzt etwas aus dem Leben eines Pokerspielers von mir. Und da die Sachlage in Deutschland aber eine Grauzone ist und nicht geklärt, werdet ihr meinen Namen in dem Feature jetzt nicht hören. Ich blöffe nie. Die Minimalisierung des Glücksfaktors. Ein Feature von Annette Krause und Matthias Hilke. Viel Spaß dabei. Wie bin ich nach Vegas gekommen? Ich hatte einen Kumpel, der auch Poker spielt. Und der hatte halt vor, nach Vegas zu fahren. Das lag damals noch nicht so in meiner finanziellen Comfortzone, sage ich mal, nach Vegas fahren, Hotel bezahlen. Wir sind auch einen Monat dort gewesen. Ich habe halt gerade mein Abi im Endeffekt gemacht und hatte halt noch ein Jahr und dann war direkt in den Sommerferien, sind wir dann halt, wollte ich halt hinfliegen. Du musst dir das so vorstellen, jedes Jahr gibt es in Las Vegas die Poker-Weltmeisterschaften, die World Series of Poker. Die geht über anderthalb Monate, da finden auch 60 Turniere statt oder so. Also ich wollte einmal bei diesen Weltmeisterschaften mitmachen. Und das Main Event ist halt das Hauptturnier, also die wahre Weltmeisterschaft, sage ich mal. Die hat auch den höchsten Einsatz und da spielen die meisten Leute mit. Und Hotel haben wir uns auch geteilt und dann sind wir einfach hingeflogen. So. The German youngster in an enviable spot here. He's got the nuts and he's been bet into. Wait, how much is that? Like I said, how much? Das ist die Hand, mit der ich quasi berühmt wurde. Du siehst die gerade ein paar Informationen, sind halt noch 1100 Spieler drin, von 6.500. Und der Chip-Leader, der mit den meisten Chips, der hat schon 700.000 Chips, also den vierfachen Average, vierfachen Durchschnitt. Und gegen den spiele ich jetzt. Is not going anywhere quickly, Norman. Unless he's Hollywooding it. He bluffed at it, got raised, but doesn't appear to be ready to say uncle. Das bin ich. mit Sonnenbrille damals noch und Kopfhörern, total fokussiert. He says, I raise. I can't believe this is a Phil Hellmuth approved play. Naja, die Sache ist halt, ich sitze halt da und denke mir, bitte bezahl, bitte bezahl, bitte bezahl, ne? In Deutschland gibt es schätzungsweise 400.000 mehr oder weniger professionelle Pokerspieler. Manche sind Stars, manche nicht, noch nicht. Ich komme aus Kreuzberg, aus Berlin-Kreuzberg, bin dann auch dort zur Grundschule gegangen. Und 2001 auf die Oberschule. Es war zum einen cool, mit dem Bruder zusammen zu wohnen, andererseits, naja, waren natürlich immer so Sachen wie Putzen. Ich wurde zum Klassenclown gewählt im Abitur und zum Papa der Stufe. Ich bin 21 Jahre alt, studiere jetzt im dritten Semester Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin. Dann bin ich zur Bundeswehr, dann habe ich angefangen zu studieren, Architektur. Habe das Studium irgendwann pausieren lassen und mich ein bisschen mehr auf die Pokergeschichte zu konzentrieren. Ja, vielleicht ist es sogar ein viel größeres Glücksspiel als Poker. Zu sagen, ich studiere Architektur und mache mich dann selbstständig. Weiß ich nicht, wo der Glücksfaktor höher ist. Ja. Ja, die Frage ist, inwiefern verfolgt er es auch? Das ist halt natürlich die Sache. Ein Zimmer in einer WG. Sitzecke mit Glastisch, darauf ein voller Aschenbecher, ein dicker Historienroman, Kopfhörer und ein Smartphone mit zersprungenem Display. An der Wand ein Trikot von Hertha BSC, signiert von Andreas Zecke Neuendorf. Darunter ein Schreibtisch, darauf Espressokanne, Kaffeebecher, eine Packung Zucker, Tabak, Filterzigaretten. Und zwei Bildschirme. Ja, also er hat ein sehr großes Herz. Er ist ein sehr warmer Mensch. Hat auch eine gute Portion Humor, Sarkasmus. Und ja. Ja, also ist schon der Entertainer-Typ als jemand, der sich zurückhält. Aber dafür lieben wir ihn ja auch. Also. Er ist der komplette Stereotype-große Bruder. Meiner Meinung nach. War für mich natürlich immer super cool. Ich hatte den großen Bruder, der ist natürlich auch körperlich dann nicht gerade schmal. Ich würde sagen, wer gut diskutieren kann, musste immer viel diskutieren. Also wahrscheinlich hat ihm sein Umfeld auch schon relativ früh gefordert. Ja. Auch wenn er gerade irgendwie mega verloren hat, kann man immer noch mit ihm reden, auch wenn er dann gefrustet ist. Wir waren ja dann für ein paar Jahre auf der gleichen Oberschule, bevor er dann sein Abi gemacht hat. Und es war dann irgendeine Schulfeier oder so. Also es gab dann in der Aula irgendwie verschiedene Spiele, was weiß ich was. Mensch, ärgere dich nicht in Lebensgröße oder irgendwas. Und er hat dann halt diesen Pokertisch aufgebaut. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich auch so irgendwie, oh, meinen Bruder und Poker irgendwie verbunden habe. Angefangen hat es bei mir, ich habe früher im Hort hat es angefangen, da war ich, was weiß ich, 7 oder so. Da haben wir mit meinem Horterzieher immer zu viert Poker gespielt und da haben wir natürlich nur Spielchips, das waren damals 4 Gewinnsteine, darum haben wir gespielt. Na, also bei mir war es, glaube ich, eher so, dass es einfach, das war einfach die Zeit im Endeffekt, wo das groß geworden ist in Amerika und dann hat man da wie einen Film zugeguckt und dann kam das im Endeffekt auch im deutschen Fernsehen irgendwann nachts mal zufällig. Und so kommt man halt dahin. Spiele und Sport, das ist so mein Ding. Da war eine Werbung geschaltet, ne, für Poker Strategy oder so. Dann hat man sich da angemeldet. Dann saß ich mit ein paar Leuten, mit denen ich Magic gespielt habe, in einem Laden an der Schönhauser Allee, so ein Spieleladen. Dann haben wir mit dem Ladenbesitzer angefangen, Poker zu zocken, erst so um Centbeträge. Dann irgendwann haben wir freitagabends zusammen den Laden dicht gemacht und haben dann Leute eingeladen zu einer Runde. Dann ging es aber immer 50 Euro, also NL 50, 25, 50 Cent. Da war ich so 14 oder so. Dann habe ich auf der Oberschule angefangen, mit Freunden um Centstücke zu spielen, in den Pausen oder wenn wir einen Freiblock hatten. Und angefangen, um Geld zu spielen, habe ich ja auch während des Abiturs. Aber dass er wirklich seinen gesamten Lebensunterhalt oder, naja, Taschengeld hat man ja bekommen, aber das meiste halt auch einfach wirklich dadurch finanziert hat, das war mir bis vor ein paar Jahren gar nicht bewusst. Und dann später, als ich bei der Bundeswehr war und mehr Zeit hatte, habe ich mich dann mehr auf Online-Poker fixiert, einfach weil ich die Zeit hatte. Und habe dann gemerkt, dass man sich damit ein gutes Taschengeld dazu verdienen kann. Und das lief und ja. Ja, nach der Bundeswehr habe ich mir dann halt gesagt, okay, du suchst jetzt keinen Nebenjob zu deinem Studium, weil ich halt auch kein BAföG bekommen habe, sondern habe das dann über die Pokerschiene geregelt. Ja, so hat sich das dann immer mehr in mein Leben etabliert, sage ich mal. Das ist es, genau, das ist es. So ein Ausharrungsvermögen und auch einfach dieses, ja, in der richtigen Situation trifft man plötzlich zufälligerweise die richtige Person und das geschieht. Und du stehst dann daneben und denkst dir so, was? Wie ist das möglich? Ja. Er war schon oft in einer Situation, die einfach auf gut Deutsch so richtig schön scheiße war. Sei es finanziell, sei es andere Sachen, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Aber er ist da immer wieder rausgekommen. Und dann war er immer wieder plötzlich, ach zack, jetzt hat das wieder geklappt. Dann ging wieder alles. Er ist ein verdammtes Glückskind. Oh, ich gönn's ihm natürlich auch. Ja doch. And a very good evening to all players. We are getting ready to start our nightly turbo. It's a 1,000 euro turbo tonight. It will start at 10 o'clock. So the registration is open. 20,000 as a starting step, 15 minute levels. Naja, was erzähle ich denn meiner Mama? Nicht, dass er zum Poker nach Prag fährt, sondern er fährt mit seinen Freunden weg. Für ein paar Tage. Wohin? Oh, pff, keine Ahnung. Prag. Hilton Hotel. European Poker Tour, kurz EPT. Die EPT ist das wichtigste legale Pokerturnier in Europa. Und sie sind alle gekommen. Die Profis, die Semi-Profis und die Hobbyspieler. Im Foyer drängen sich Spieler und deren Begleiter, um sich anzumelden. Junge Männer, erwachsene Männer, kaum Frauen. Die Kleidung ist lässig. Basecaps, Sonnenbrillen und Kapuzenpullis, aus denen Kopfhörer hängen. Der Preispool beträgt 5,5 Millionen Euro. Ich habe viele Satellites gespielt. Satellites sind Qualifikationsturniere, die online gespielt werden, um an terrestrischen Turnieren teilzunehmen. Terrestrisch nennt man Turniere, bei denen in wirklichen Spielsälen an wirklichen Tischen gepokert wird. Das, mit dem ich reingekommen bin, habe ich mit 6 Euro angefangen, hoch auf 30 Euro, hoch auf 215 Euro und dann hier das Package. Also war ein super Run. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie weit die Reise geht. Wa? Gespielt wird No Limit Texas Hold'em. No Limit bedeutet, dass man zu jedem Zeitpunkt im Turnier seine kompletten Chips einsetzen kann. Und Texas Hold'em ist die Spielvariante. Jeder Spieler bekommt zu Beginn 2 Karten. Dann deckt der Croupier nach und nach bis zu 5 Gemeinschaftskarten auf, die mit den 2 Karten zu einem Blatt kombiniert werden. Du kriegst deine 2 Karten, dann gibt es eine Setzrunde, dann wird der Flop gedealt, das sind die ersten 3 Karten. Dann gibt es wieder eine Setzrunde, dann wird der Turn gedealt, das ist die 4. Karte. Dann gibt es wieder eine Setzrunde und dann kommt der River, das ist die letzte Karte. Jeder Spieler hat zu Beginn 30.000 Chips vor sich. Alle 2 Stunden gibt es eine Turnierpause. Pokerspieler sagen nicht 1000, sondern Kilo oder K. Und sie meinen damit die Anzahl ihrer Chips. 42 Kilo. Ich war schon wieder runter auf 20 und habe gerade fette Chips gehabt. Unglaublich. Open eine Dame 9, ja. Big Blind, der Opa, der keine Hand gespielt hat, bis dahin called. Jetzt kommt der Flop 9, 2, 3. Er setzt auf einmal halben Pot. Ich denke mir, hey, was ist Sache hier? Ich call. Turn ist 9. Er setzt dreiviertel Pot. Ich calle. River setzt der, er setzt halt Flop 3,5, Turn 6. River setzt der 5000. Blank, 10. So, ich habe Chips und er gesetzt 5000. Ich habe insgesamt noch 13.000. Und ich habe mich nicht getraut, all in zu gehen. Ich habe nur gecallt. Er hat Dame 10. Irre. Irre. Ich glaube, die 8000 kriegst du auch noch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich dachte nicht, dass ich unbedingt vorne bin. So, ne? Also jetzt mal im Ernst. Deswegen call ich River nur, weil ich denke, okay, wenn er mich bietet, habe ich noch 8.000. So. Wenn der, ey, er hat nicht eine Hand gespielt, auf einmal flippt er aus. Muss nicht immer bluff sein. Am Anfang des Turniers geht es vor allem darum, die Gegner einzuschätzen. Also ich glaube, der eine ist ein ganz berühmter Online-Spieler, ein britischer. Aber ich komme nicht auf den Namen, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob es stimmt. Und der eine gegenüber von mir, der kam an den Tisch schon mit einem massigen Stack. Stack ist die Summe der Chips, die ein Spieler besitzt. Der sieht aus wie ein Nerd, verfettete Haare. Also es ist ein Online-Spieler. So. Und die sind halt aktiv, ne? Die betteln sich gerne. Betteln. In den Wettkampf gehen, reizen, herausfordern. Die 3 und 4 betten gerne. Sie erhöhen den Einsatz um das 3- oder 4-fache. Und da ist natürlich immer schwer. Da muss man irgendwann den Papa auspacken. Ne? Also muss man dann sagen, so Punkt, 9000, call oder nicht? Naja. Ja. Ich bin 28 Jahre alt, aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg und spiele schon oder habe mehrere Jahre Poker gespielt und auch auf einem oder anderen Live-Turnier auch schon meinen Erfolg gehabt bei den größten Turnieren und war auch schon bei den Weltmeisterschaften. Ja, und spiele halt gerne Poker. So. Ja, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Berlin-Kreuzberg, bin der Jüngste aus der Bande. Wir haben uns kennengelernt beim Fußballspielen. Also wir hatten vor sechs Jahren oder so haben wir das angefangen, irgendwie ein bisschen größer zu machen und uns auch ein bisschen zu organisieren. Und das war so das, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Mittlerweile spiele ich Mittelstürmer. Ich war früher eigentlich Mittelfeldspieler. Für meine Größe und mein Gewicht bin ich auch relativ wendig. Aber ja, mein Coach bzw. Captain hat dann meinen Einsatzbereich doch eher im Sturm gesehen und da wird er bis jetzt auch belohnt. Ja. Er hatte gleich mitbekommen, dass ich Poker spiele und dann hatte ich irgendwie auch mal ein bisschen was gewonnen und darüber kamen wir dann so ein bisschen in Kontakt und dann meinte er auch, ja, hey, lass doch irgendwie mal zusammen zocken oder so. Ich selbst bin Ökonom und wir beschäftigen uns halt mit dem ökonomischen Umfeld, sprich mit dem Markt für Glücksspiele. Deutschland ist der zweitgrößte Pokermarkt der Welt. Etwa 10% aller Online-Pokerspieler kommen aus Deutschland. 2012 veröffentlicht das Institut für Glücksspielforschung der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Studie zum Suchtgefährdungspotenzial beim Online-Pokerspiel Texas Hold'em No Limit. Federführend ist Professor Dr. Dr. Franz W. Peeren. Poker haben wir untersucht und wir kommen eben zu dem Ergebnis, dass Poker auch was mit Geschicklichkeit zu tun hat. Beim Poker ist es schon so, dass es mit gewissen Skills, mit gewissen Fähigkeiten verbunden ist. Und bei Poker ist es eben anders als bei anderen Glücksspielformen. Es hat wirklich was mit Wissen zu tun. Und mit einem gewissen Erfahrungsschatz, es hat auch was damit zu tun, mit Psychologie, das heißt, wie verhalte ich mich selbst? Also bin ich wirklich, wie man so im normalen Sprachgebrauch sagt, Pokerface? Das finde ich hochspannend. Ich verfüge über diese Fähigkeiten nicht. Ich freue mich, solche Menschen beobachten zu können. Ich selber würde nicht um Geld Poker spielen. Ich rate auch jedem davon ab, der so ein Normalmensch ist wie ich. Pokerleute haben sozusagen alles. Das heißt also, die sind schnell, die sind sicherlich gebildet in dem Sinne, dass sie nicht unbedingt was von Mathematik verstehen. Also da bin ich als Professor, der auch Mathe studiert hat, sicherlich besser. Aber sie können in der Situation Mathematik, ich sag mal, besser fühlen. Auch wenn es sowas nicht gibt. Jetzt werden wieder viele lachen und sagen, Moment mal, was ist das denn? Mathematik kann man nicht fühlen. Doch, also ich glaube, man kann gewisse Wahrscheinlichkeiten rechnen, subsumieren und sagen, es mit seinen Erfahrungen sozusagen verdichten und der Situation adäquat handeln. Und ich glaube, das kann so ein Pokerspieler, wenn er richtig gut ist, und ich kenne einige, die können das. Das bin ich. Mit Sonnenbrille damals noch und Kopfhörern, total fokussiert. He says, I raise. I can't believe. Und das war für mich total krass, dass er, als er dann Race sagt. Und ich sitze halt da, also die Musik war ausgeschaltet, ich habe die Kopfhörer nur auf. Und als er dann Race sagt, saß ich wirklich 2 Minuten da und denke, ey, du hast die beste Hand, die es gibt. Ich bin jetzt all in gegangen, also ich habe gesagt, ich setze alles. I guess he's supposed to call just in case. He's got the chips. Look at the size of the pot. Also er sagt jetzt, ja, es gibt nichts, was ich wirklich schlage. Nur ein Bluff. Und ich antworte halt daraufhin, ja, ich habe dir vorher schon gesagt, weil ich halt viel mit ihm geredet habe, ich bluffe nie. Terrestrische Spiele in realen Casinos sind bei Pokerprofis die Ausnahme. Normalerweise spielen sie zu Hause, online. Na, ich mache jetzt einfach mal 4 Tische auf oder so mit Durchschnittseinsatz $4. So, wir spielen jetzt hier so 3,50 Sitz mit 18 Leuten. Turbo aber. Und dann mache ich dazu noch dieses Programm an. Ja, also wir trinken in der Regel Kaffee. Alkohol passt jetzt nicht unbedingt. Macht auch nicht so viel Sinn. Und ja, wir sitzen nebeneinander, wir unterhalten uns natürlich auch trotzdem, klar, ist man nerdig. So. Wenn 4 Jungs an einem Sonntag zu Hause sitzen, Gardinen sind zu, der ganze Raum ist verraucht, draußen scheint die Sonne, es ist 30 Grad. Die sitzen da und spielen. So, guck, hier ist unser erster Tisch schon auf. 4, das sind 4. Für mich war das okay, ganz ehrlich, er sitzt da mit seinen Freunden schon seit Stunden in dem verqualmten Zimmer. Für mich war das sehr lange keine Arbeit. Für mich war das halt einfach Zocken. Und bei dem Online-Poker geht es halt viel im Endeffekt um Disziplin, es ist eher Arbeit. Weil du halt 20 oder 15 Tische gleichzeitig spielst oder so. Okay, das ist mehr um das Mathematische, so, ne? Und das ist halt auch was, man einfach lernen muss, sich so halt 8 Stunden da hinsetzen und zocken, zocken, zocken. 4 bis 5 Mal die Woche 12 Stunden ist schon eine realistische Einschätzung. Oder 3 Mal die Woche 10 Stunden und sonntags 16 Stunden. Also ich spiele immer so 12 bis 15 Tische. Gleichzeitig. Also Online-Poker jetzt natürlich, ne? Live ist das ja nicht machbar. Wenn du jetzt so spielst wie ich, also viele, viele Tische spielst, dann gehst du nicht mehr davon aus, okay, der Erste gewinnt $22, sondern du rechnest irgendwann aus, wie viel Dollar mache ich durchschnittlich pro Spiel. Und wenn du jetzt, sagen wir, 1000 Spiele gespielt hast und du machst durchschnittlich $1 pro Spiel, dann weißt du, du musst nur noch ganz viel Volumen reinbringen, weil durchschnittlich machst du ja $1. Das heißt, wenn du 2000 Spiele gemacht hast, hast du $2000 gemacht. Jetzt siehst du halt hier meine Graph, also das ist jetzt mein Graph nur für diese 350er. Da siehst du jetzt halt irgendwie 350 Spiele gespielt und so viel Profit haben wir gemacht. Und da siehst du halt schon hier, ich habe knapp 20% auf Platz 1 absolviert. Und das ist schon sehr, sehr gut. Also das heißt, ich bin auch im Upswing, das ist nicht normal. So, ne? Da kommt irgendwann der Downswing und das reguliert sich alles wieder ein bisschen. Es geht darum, glaube ich, mental der Fitteste am Tisch zu sein und deine Gegner auf eine mentale Art und Weise zu kontrollieren. Also ich spiele definitiv lieber Live-Poker als Online-Poker. Punkt 1 ist, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis. Also ich weiß relativ gut, gegen was für einen Typ ich spiele. Dazu kommt, dass ich eine hohe Risikobereitschaft habe, glaube ich mal. Also ich habe auch kein Problem mit meinem ganzen Stack, den ich habe, zu bluffen. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall braucht. Jeder hat ja seinen eigenen Style im Endeffekt, so seine Art, Poker zu spielen. Die kann man ja auch nicht, die kannst du nicht richtig verändern. So, ich meine, es ist halt nie gut, ne, jemanden zu imitieren. Es hat auch was ja mit dem Charakter schon zu tun, wie man sich halt da verhält oder wie man spielt. Das kannst du ja nicht verändern. Es geht ja nur so, dass man so ein bisschen besser noch so die Stärke der Hand des Gegners einschätzen kann. War ja auch einfach so Sachen wie, dass sie dann Pokertraining sich zum Teil gegenseitig geben. Ich dachte, bitte was? Pokertraining? Und dann aber auch einfach zu sehen, dass er nicht nur blöd drauf losklickt, weil er denkt, okay, er hat ein Ass oder so, sondern dass für ihn auch wirklich eine Strategie dahinter ist. Und dass er auch gerade das mit den Wahrscheinlichkeiten, das hat mich total beeindruckt, weil ich auch selber Mathe sehr gerne mag. Und dann einfach zu sehen, okay, nur aus den paar Karten bastelt er sich das dann plötzlich so zusammen und macht auch bis zum gewissen Grad, also ich kann nicht sagen, wie hoch dieser Grad ist, aber bis zum gewissen Grad basiert auch einfach seine Entscheidungen auf diese Prozentzahl. Nach deutschem geltenden Recht ist Poker ein Glücksspiel. Punkt. Also Poker in Deutschland zu spielen, außerhalb einer Spielbank, je nachdem wie es angeboten wird, ist unter Umständen illegal. Das heißt also, sie verstoßen gegen das Gesetz, sowohl der Anbieter als auch der, der Poker spielt. In Deutschland darf man nur in staatlichen Casinos oder bei offiziellen Turnieren wie der European Poker Tour legal um Geld spielen. Privat organisierte Runden, bei denen um Geld gespielt wird, sind verboten. Genauso verhält es sich beim Online-Poker. Die Anbieter der größten internationalen Pokerplattformen, wie zum Beispiel PokerStars, haben ihren Sitz auf der Isle of Man, in Großbritannien oder Malta, in Ländern, wo Online-Poker legal ist. Jeder Pokerspieler aus Deutschland, der sich auf ihre Plattform begibt und pokert, begeht eine Straftat. Die spielen irgendwo anonym, was auch immer, natürlich online meistens, oder mit Freunden oder mit Freunden in Anführungszeichen, also terrestrisch, irgendwo Hinterhof, Keller, wo auch immer, Hotel, kann auch pickfein sein. Ich glaube, wir haben ein echtes Problem, wenn wir den Glücksspielstaatsvertrag so weiter laufen lassen, wie er im Moment manifestiert ist. Er ist so fest, er ist so manifestiert, dass wir uns selber eben diese menschlichen Aspekte, die ja faktisch einfach vorhanden sind, dass wir die steuern und kanalisieren zu sehr großen Teilen in die Illegalität. Und damit bin ich einfach nicht einverstanden. Der Glücksspielstaatsvertrag zielt auf die Eindämmung der Spielsucht bei Spielen, die ganz oder überwiegend vom Glück abhängen. Wie zum Beispiel Sportwetten, Roulette, Bingo oder Blackjack. Prag, Hilton Hotel. European Poker Tour, kurz EPT. Für den ersten Platz gibt es etwa 300.000 Euro. Knapp 200 Spieler kommen ins Geld, das heißt, sie bekommen mindestens ihren Einsatz zurück. Man wünscht sich nicht viel Glück, man wünscht sich kein Pech. Ich verlasse mich auf mein Gefühl. Ich bin halt echt ein Gefühlsspieler. Und ja, einfach auch Schwäche zu merken vom Setzverhalten, von den ganzen Gestiken und von der Zeit, die er sich lässt beim Setzen. Von der Zeit, die er sich zum Überlegen nimmt. Das sind halt alles so Faktoren. Und ich lasse mir halt auch bei großen Turnieren immer ganz viel Zeit. Gerade wenn wir irgendwie auf den River setzen und mein Gegner hat richtig viel gesetzt, dann lasse ich den auch mal 8 Minuten warten und guck, ob der mich nach 8 Minuten immer noch so anguckt wie nach der ersten Minute oder ob der Puls auf 180 ist und er echt nicht mehr ruhig da sitzen kann. Weil das passiert. Wenn du groß bluffst, dann ist es extrem schwer und das können die wenigsten, das kann ich auch nicht, nach 5 Minuten immer noch da zu sitzen wie nach einer. Ne? Und das ist halt das, was man unterschätzt, dass man wirklich oftmals einfach dann da sitzen gelassen wird und der Gegner guckt dich einfach 8 Minuten an und guckt, okay, wie verhält er sich? Wie geht die Pumpe? Ja, das ist halt auch die Frage, ne? Schmeißt du die Chips in die Mitte, legst du sie ganz vorsichtig in die Mitte, wie schnell reibst du sie in Chips? Erscheinung spielt beim Live-Poker immer eine Rolle. Na klar, wie gibt man sich? Wie ist man am Tisch? Ist man ruhig oder redet man auf die Leute ein? Und da bin ich halt jemand, der, ich rede sehr, sehr, sehr viel mit Leuten am Tisch und viele tiltet das, so heißt es im Fachjargon. Das heißt, viele fangen dann an, sich darüber aufzuregen und das ist natürlich immer gut für dich, weil wenn sich Leute anfangen, am Tisch über dich aufzuregen, dann wollen sie dich vom Tisch haben und dann bezahlen sie dich auch. Und, oder fangen an, dich zu bluffen. Gerade wenn sie merken, du bist ein aktiver Spieler, so wie ich, dann fangen sie an, dich zu raisen, ohne wirklich was zu haben und einfach nur, weil sie irgendwie wütend auf dich sind oder ja, dich einfach nicht mögen. Und ja, wenn man dann ein großes Turnier spielt, da ist man dann doch schon aufgeregt und ja, versucht sich so zu geben, als ob man genauso gut ist wie die anderen. Zumindest zu wirken halt, ne? Als, ja, als ob man das alles auch schon tausendmal durchgemacht hat. Aber letztendlich ist es halt Fakt, dass man natürlich viel öfter verliert, als dass man gewinnt. Matt, cover my call. Oh, Bill, I can't let you put your gun up. That colt's worth more than my raise by a good 40 bucks. Are you taking the bet? I tell you what, I'll add 40 bucks to my raise, make the bet fair, and then 50 more if you'll put up a set. In diesen Filmszenen sieht man ja meistens immer irgendwie vier Leute in einer Bar, die um den Tisch rumsitzen mit Zigarre und Whisky. So ist es halt gar nicht. Also an Pokertischen wird nicht geraucht. Dann das Publikum ist ein ganz anderes wie aus den Filmen. Also die meisten Pokerspieler sind echt jung, werden auch immer jünger. Und ja, man sitzt halt echt oft am Tisch und denkt sich, hey, darfst du überhaupt schon ins Casino? Ne? Durch dieses Online-Poker hat sich das alles nochmal krass revolutioniert. Auf einmal sitzen im Casino 18-jährige Nerds mit Brille, die aber irgendwie 20.000 Euro vor sich haben. So. Und man denkt sich, hä, der ist ja gar kein Gangster und hat gar keinen Koks in der Tasche, sondern ist halt ein kleiner Bengel. Und ich kenne auch welche, die halt echt schon mit 13 im Endeffekt halt angefangen haben, Online-Poker zu spielen. Ne, und dann halt, bis sie 18 waren oder so, eine Million gemacht haben oder so. Selbst in den Hinterzimmern ist das Publikum jung und aufgeschlossen und jeder redet ganz vernünftig miteinander und es werden keine Waffen gezogen. Das sind verbotene Treffen, ja. Klar. Wir spielen natürlich auch nie um Geld. Ne, das ist, ja, wäre ja verboten. Um Frauen oder andere Wertgegenstände. Nein, Quatsch. Gentlemen, this game is five card stud poker. There's no limit, no string bets. You can check and raise. A dead man has one half hour to raise his roll outside and get back in the game. Früher war es auch oft immer dieses Jahr und dann war ich so kurz davor von diesem dicken Pot von, was weiß ich, 20.000 oder so. Ich war ganz kurz davor. Und das kam dann natürlich öfters, wo ich dann auch irgendwann immer nur so meinte, ja, war aber halt nicht, ne? Und damals, am Anfang meiner Karriere, habe ich dann so lange gespielt, bis mein Geld weg war. War es dann echt so, da konnte ich nicht aufhören, weiter zu spielen. Also hatte ich da über Monate mir mein Geld aufgebaut, war schon auf einem guten Limit und da waren die Gegner eigentlich einfach besser als ich, glaube ich. So. Und wollte das aber nicht einsehen und einfach weiterspielen. Weil ich dachte, ja, hey, ich bin auch besser als diese. Irgendwann kriege ich das Geld. Ne? Und dann war plötzlich das Geld weg. So. Und danach hat man sich gedacht, hey, krass. Aber ich meine, ich habe mich dann auch verschuldet hin und wieder so. Ja. Aber es, wenn man verschuldet ist, als junger Spund so, dann ist es nochmal was anderes, wenn man auf einmal 300 Euro in der Miese ist und du hast kein Einkommen und denkst dir, hm. Oh, das ist immer schon sehr, sehr schwierig gewesen. für meinen Vater und auch für meine Mutter, weil sich natürlich, also es wäre bei mir nicht anders, ich würde mir extrem Sorgen um meinen Sohn machen und jeder irgendwie Anfang 20-jährige Sohn von mir, der zu mir kommt und sagt, hey Papa, ich habe einen super tollen Weg gefunden, Geld zu verdienen, ich spiele jetzt Poker, dem würde ich einen pfeffern wahrscheinlich, auch wenn ich meinem Kind niemals einen pfeffern würde, würde ich ihm moralisch auf jeden Fall einen pfeffern. Prag, Hilton Hotel. Seat Open 64. Ein Platz an Tisch 64 wird frei. Sein Platz. 10 Minuten vor Ende des ersten Turniertages hat er alles gesetzt und verloren. Nach 8 Stunden voller Konzentration ist der erste Tag für ihn vorbei. Er steht auf und verlässt schweigend den Saal. Am Abend treffen wir uns in ihrem gemeinsamen Apartment. Poker und Beziehung läuft nicht. Doch, Mann, läuft voll gut. Deine läuft gut? Ich habe keine Beziehung. Oh, daran ist meine Beziehung jetzt nicht gescheitert. Meine auch nicht, aber... Also wenn man Online-Pokerspieler ist, dann muss man den Sonntag spielen. Ja, der Sonntag ist der High-Quality-Tag auf PokerStars, auf jeder Seite. Die Preispoole sind gigantisch, die Turniere sind köstlich. Und wenn du da deiner Freundin jede Woche erzählst, du, wir können uns immer treffen, wann du willst, nur sonntags kann ich nicht. Und dann kommt ja immer schon, ja, aber sonntags ist doch Freundentag. Kennt ihr nicht? Nee, musste ich. Sonntag ist doch der Freund- und Freundentag, da gammelt man doch dann zusammen und blauen Keks. Oh, und schön. Ja, ne, ist doch toll. Ja. Nee, läuft nicht. Also es funktioniert wirklich echt nicht. Aber das verstehen Frauen auch. Was? Na, was? Dass was? Das nicht geht, dass der Sonntag ein heiliger Tag ist. Nein, das verstehen Frauen leider nicht. Weil das hat aber auch gar nichts mit den Frauen zu tun. Das hat einfach, glaube ich, mit dem Auseinandersetzen mit dem Thema zu tun. Weil wenn wir sonntags spielen, dann ist es für uns ein Job sozusagen. Also wir machen das zwar auch, weil es unsere Leidenschaft und unser Hobby ist und weil wir hoffen, wir werden dadurch mal reich, aber wir machen das und spielen um unser Geld. Genau, weil wir am Sonntag am meisten Geld... Weil wenn man am Sonntag am meisten Geld macht... am meisten Geld gewinnt, theoretisch. Genau, weil halt am Sonntag auch die ganzen Hobbyspieler, ne, die dann sonntags zu Hause sitzen und dann einfach denken, ich zocke jetzt nur eine Poker... Die sitzen dann halt alle vorm PC. Der Abend ist noch nicht zu Ende. Die Spieler müssen sich noch für den zweiten Turniertag vorbereiten. Das heißt, sie müssen es überhaupt erst schaffen, daran teilzunehmen. Am zweiten Tag läuft das Main Event, der Hauptwettbewerb. 5.500 Euro beträgt das Startgeld. Das ist ihnen zu viel. Also versuchen sie es über die Online-Qualifikation. Der Ansporn ist natürlich das Geld. Sich messen mit den Besten und natürlich... die größten Preispools mitspielen und so viel mitnehmen und so viel gewinnen wie möglich, damit man es einfach später einfacher hat. Also das unterscheidet sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, auch jeder, der irgendwie einen Job hat, klar, der Job muss einen erfüllen, aber letztendlich macht man es immer, um irgendwie später Sicherheit zu haben, um später irgendwo zu leben, wo es einem gut geht. Klar, man hat vielleicht ein besseres Einkommen als andere, aber letztendlich hat man auch einfach mehr Geld zu einer bestimmten Zeit und muss damit aber eine viel längere Zeit überbrücken, als wenn ich ein monatliches Einkommen hätte. Und man hat natürlich immer das Risiko, Geld zu verlieren, was man ja mit einem normalen Job prinzipiell nicht hat. Ich meine, Poker ist ja auch kein Kartenspiel mehr, es ist ja ein richtiger Sport geworden. Und ich glaube, sobald man merkt, wenn du aus deiner Leidenschaft einen Beruf machen kannst, ja, dann wirst du es doch höchstwahrscheinlich machen. Reden wir mal über Zahlen. Ja, über Zahlen. Also die Zahlen, ich habe verschiedene... Statistiken natürlich dazu im Kopf, die gehen drunter und drüber. Ja, deswegen sollte man vielleicht, ich nenne gleich trotzdem mal eine absolute Zahl, also die schwanken je nach Quelle zwischen 400.000 und 100.000 Spielern in Deutschland. Das ist schon eine Menge. Wir sind mit Sicherheit Top 10 weltweit, da sind wir auf jeden Fall darunter, dass wir eben gerne Poker spielen, weil Poker eben nicht so langweilig ist wie das Kaufen eines Loses, sondern ich kann mich als Mensch, meinen Geist, voll einbringen. Und wenn man eben dann wirklich gut ist und auch entsprechend Erfolg hat, auch monetär, dann kann ich mir eben schon gut vorstellen, dass das wie ein Sport zur Sucht werden kann. Aber jetzt nicht negativ, sondern die Profis sind keine Junkies. Dann spielt man, wenn man oft spielt, ja auch nicht... Dann macht man das ja, weil das sein Job ist. So, So, und nicht unbedingt, weil man danach süchtig ist, aber für den einen oder anderen mag es objektiv so aussehen, dass jemand spielsüchtig ist, weil das halt viel betreibt. Ich war mal bei einer Spielsuchtberatung, auch auf Wunsch meiner Mutter hin. Und es war mir auch extrem wichtig, das mal für mich zu machen. Aber man bekommt da ja dann auch kein Statement, sag ich mal, dass sie dann sagt, okay, Sie sind nicht spielsüchtig, machen Sie sich keine Sorgen. Also es ist aber wichtig, dass man mal mit jemandem drüber redet und auch offen und ehrlich ist. Und ja. Ja, ich denke mal, einige Leute werden das als Sucht bezeichnen. Also auch einige Leute, die irgendwie Psychologen sind, vielleicht. Aber die können halt wahrscheinlich auch nicht gut pokern. Weniger als 1%, und die Größe ist sehr, sehr konstant, die ist seit vielen, vielen Jahren konstant, eben pathologisch werden können. Wenn natürlich jetzt gerade Ihr Mann natürlich genau dieser Junkie ist, da werden Sie mir sagen, lieber Herr Pehren, die 1% sind mir völlig egal, ich habe so einen zu Hause sitzen. Ich meine, deswegen sollten wir es nicht verbieten, sondern wir sollten es vernünftig ordnen und regulieren. Das Problem ist auch, dass aus diesem 1% mehr werden könnten, wenn man diese 1% eben nicht beobachtend spielen lässt. Ich sag jetzt mal nur, weil du so gesehen nicht Poker studiert hast oder so und dann trotzdem dein Geld damit machst, wenn du es denn machst, warum denn nicht? Ich bluffe nie, ha? Und er denkt sich halt jetzt scheiße. An embarrassed chip leader. But obviously I can't fold. He does commit those chips. And we have a new king at this main event. Der Kommentator sagt halt jetzt auch, we have a new king at this main event. Das ist halt Sachen, die mich wahnsinnig stolz gemacht haben. Nearly 800,000 chips. Ja, das war schon krass. Bam. Alles kommt zu mir. Ach, wie schön. Die haben mich zum Casher gebracht, quasi zur Auszahlung. Hab gesagt, ja, ich habe keine Tasche oder so, können Sie mir was geben? Und dann haben sie mir tatsächlich eine durchsichtige Tüte gegeben. Da habe ich das Geld reingepackt und bin dann 10 Minuten zum Hotel gelaufen. Bin danach wieder nach Deutschland gekommen und hatte eine Gesichtslähmung aufgrund von Stress. Ich saß hier mit Freunden im Zimmer, meine rechte Gesichtshälfte hing. Natürlich bin ich dann zum Arzt am nächsten Tag und der hat mich gefragt, ja, haben Sie in letzter Zeit irgendwie was Stressiges erlebt? Hatten Sie einen großen Klimawechsel und haben Sie irgendwas Besonderes erlebt? Und ich sag so, ja, check, check, check. Ich war in Las Vegas, 44 Grad, Casino runtergekühlt auf 17 Grad. 6 Tage lang komplett nur Poker gespielt und ja, kam halt alles zusammen und letztendlich war mir halt ein Nerv an der Schädeldecke angeschwollen und hat mir meinen Gesichtsnerv abgedrückt. War auch nach 2 Wochen wieder weg, aber war natürlich ein Schock, ne? Na klar. Und da hat man sich dann auch, also habe ich mir oft die Frage gestellt, hey, kannst du das denn überhaupt? Gut, also zurück zu der Frage, warum wir exemplarisch von mir aus Poker nicht in Deutschland legalisieren. Die Frage müssten Sie natürlich nicht mir stellen, sondern jemand, der darüber befindet, also letztendlich die Innenminister sämtlicher deutschen Bundesländer. Ich glaube, wir haben 2 Dinge. Zum einen sind die Abgeordneten, Sie mögen mir verzeihen, sehr schlecht informiert. Ich weiß nicht, man kann ja mal mit den Leuten, die sich irgendwie diese Gesetzgebung ausgedacht hat, mal an den Tisch setzen mit ein paar guten Pokerspielern. Dann sollen sie mal 10 Runden spielen und dann sollen sie mal nochmal sagen, es ist Glücksspiel. Also keine Ahnung, es ist auf jeden Fall kein Glücksspiel. Poker, Glücksspiel, solche Keywords sind einfach schon so emotional negativ besetzt, dass man zunächst einmal, insbesondere natürlich als gewählter Abgeordneter eines Parlaments sagt, da kann ich mich unmöglich für einsetzen. Und das möchte ich auch nicht. Und das Zweite ist, das zu verbieten, das gibt mir vielleicht sogar noch ein positives Image, weil viele Leute sagen, Mensch, klasse, da setzt sich endlich mal jemand ein, dass solche Spiele verboten werden. Generell, wenn es halt ein Glücksspiel ist, dann müsstest du ja auf jeden Fall eigentlich keine Steuern bezahlen. Ja, also wenn du ja im Lotto gewinnst, musst du ja keine Steuern bezahlen. Aber wenn du natürlich was professionell machst oder damit deinen Lebensunterhalt verdienst, ist natürlich verständlich, dass du Steuern bezahlen musst. Nur ist es halt irgendwie nicht richtig klar geregelt in Deutschland halt. Und das drängt halt im Endeffekt die Pokerspieler halt in die Illegalität. Und viele deutsche Pokerspieler erklären sich auch bereit dazu, Steuern zu zahlen, weil es ja auch anständig und richtig ist. Das Finanzamt aber versteuert deine Gewinne, aber die Verluste, die du machst, werden nicht berücksichtigt. Und das ist das große Problem, was nicht geht. Genau, und in den anderen Ländern um uns herum, die halt eben schon reguliert sind, wie Italien, Frankreich, werden diese Steuern halt von dem Casino abgeführt im Endeffekt. Man ist jetzt sogar eher in der Situation, dass man sich denkt, okay, wenn das jetzt weitergehen soll und wenn man das weitermachen will, dann wechselt man wohl am besten den Staat. Deswegen sagte ich, mangelnde Informationen den Fakten einfach widersprechen. Prag am nächsten Morgen. Der Tag des Main Events, für das sie sich in der vergangenen Nacht online qualifizieren wollten. Vergebens. Entschuldigung. Mein Ding. Scheiße, 5 Seiten. Ja, ich habe 7 gezockt oder so. War auch kurz davor, viel Geld zu gewinnen. Dann hätte ich Main Event gespielt. Aber lass uns nicht mehr drüber reden. Aber du hast etwas gewonnen. Nee. Ihr seid hier die ganze Zeit und es passiert nichts. Wir basteln. Wir erzählen die ganze Zeit nur, wie wir rausfliegen. Ja. Da brauchen wir auch kein Feature machen über irgendeinen Hobbygambler, der nach Prag fährt und nichts reißt. Schön, dass wir das jetzt auch mal drauf haben und gesprochen haben. So, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Also wenn ein ganzer Tag wirklich schon blöd läuft, dann ist man vielleicht ein bisschen angefressen, aber eigentlich ist es relativ, kann man da relativ entspannt umgehen. So, weil ich meine, das ist ja erwartet. Das ist ja, du weißt ja auch, hey, letzte Woche ist voll super gelaufen und ich hatte immer so die Karten für mich gekommen und ich meine, dann müssen sie ja auch mal gegen dich kommen. So. Dann wartest halt, bis es vorbei ist. Ne? Das ist dann wieder, das hört sich komisch an, aber es gibt halt wirklich auch diese Kurven im Endeffekt. So, ne? Wenn man dann aber von 2, 3 Leuten hört, ey, du, ich hätte die Hand genauso gespielt, ich wäre da auch rausgeflogen, dann zweifelt man auch nicht mehr so daran, ob das jetzt nötig war, in der letzten halben Stunde oder in der letzten Hand rauszufliegen. Also, das ist halt einfach die Sache, ne? Wenn man auf so eine Pokerfahrt fährt, deswegen muss man das einfach positiv sehen. Jetzt mit der Fahrt haben wir wieder eine Fahrt abgehakt, wo wir verloren haben. Das heißt, die Fahrt, wo wir gewinnen, die kommt bald. Ne? So ist es. Wie lange willst du das noch machen? Ja, und was erhoffst du dir auch einfach so ein bisschen davon? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Beste, was man jetzt natürlich hören könnte, wäre wahrscheinlich irgendeine Summe, die man sich erspielen will. Aber die habe ich gar nicht. Es sind, glaube ich, eher so kleine Ziele. Zum Beispiel, wenn ich die und die Summe mir erspielt habe, dann will ich für meine Fußballmannschaft will ich einen neuen Trikotsatz und einen neuen Trainingsanzugsatz besorgen. Und das ist, glaube ich, so einer der Träume, die einen dann auch viel motivierter an die Sache rangehen lassen, wenn man weiß, man arbeitet nicht nur auf viel Geld, das man haben will, sondern man arbeitet auch auf ein Ziel hin, was jetzt nicht eine Unmenge von Geld kostet, sage ich mal, aber was einem persönlich einen Wert beschafft, der eigentlich viel realistischer ist, als zu sagen, ich will 1 Million Dollar. Erlebt den Moment. Das ist es halt wirklich. Aber so das Gefühl, was ich bekommen habe von ihm, ist halt, es stört ihn auch nicht groß. Ich bin eigentlich so der Autonormaltyp, der sich irgendwann einfach in einem Haus, was abbezahlt ist, mit seiner Familie sieht und einen hübschen Garten hat und seinen Kindern beim Wachsen zusieht. Wenn ich sage, ich mache das professionell, heißt es, ich verdiene mein Geld damit. Und wenn man mit Poker sein Geld verdient, dann lebt man seinen Traum quasi schon, weil wenn ich irgendwie in 20 Jahren auf mein Leben zurückblicke und sehe, ich bin total viel gereist, dann hat man sich ja damit ja schon einen Traum erfüllt. Und zwar irgendwie immer auf Achse sein, immer irgendwie rebellisch unterwegs, ohne irgendjemand, der einem irgendwie was vorschreibt. Und deswegen lebt man, glaube ich, umso länger das macht, lebt man, glaube ich, seinen Traum immer mehr, weil man sieht ja immer mehr. Und wenn man dann irgendwann so weit ist und so rolled ist, also so viel Geld hat, dass man den Turnieren einfach nur noch hinterherreist, dann ist das für ein paar Jahre, glaube ich, super. Und dann kann man sich auch zur Ruhe setzen, wenn man es dann geschafft hat. 3 Monate später. In Österreich steht das nächste große Turnier an. Er hat noch nicht entschieden, ob er teilnimmt. Irgendwas Besonderes ist passiert. Man merkt es ihm an. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee, ich studiere tatsächlich Englisch. Also ich studiere Englisch auf Lehramt mit Zweitfach Informatik. Informatik wechsle ich aber jetzt in Mathematik. Und jetzt war er zum Beispiel auch im Sommer auf so einer, als Betreuer auf so einer integrativen Reise mit dabei. Und der kam zurück und als ich ihn wieder gesehen habe, der hat einfach von innen heraus gestrahlt. Das war richtig krass, war ein richtig krasser Moment. Das ist halt irgendwo eher, wo ich ihn, na, nicht eher, wo ich ihn sehen würde, wo ich ihn vielleicht auch gerne sehen möchte, als Schwester. Klar, das mit den Kindern arbeiten und sowas, das war super gut und hat mir super viel Spaß gemacht und mir eine Menge gebracht. Und da habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Ne? Meine Freundin war auch Teil dieses Teams von dieser Jugendfahrt. Gibt eine neue Frau, ja. Die ist auch richtig schick und so. Die unterstützt mich auch super in meinem Vorhaben. Kann sich noch nicht ganz in die Sache reinfinden, was aber auch absolut in Ordnung ist. Und unterstützt mich aber und lässt mir meinen Freiraum und die Zeit und akzeptiert es auch mit der Zeit. Akzeptiert es auch mit dem Sonntag. Ne? Ja, man lernt ja voneinander. Jeder hat sein eigenes Leben und die dann irgendwie miteinander zu kombinieren, das ist ja auch... Ist ja auch schwierig, gerade wenn man dann so einen Menschen hat wie mich, der irgendwie nicht den normalen Weg geht, den sie auch geht. Ja, hoffe, dass das immer noch so ist, wenn das Feature rauskommt. Ne? Ansonsten ist das schon ein bisschen, ach ja, guck mal, das muss sie hören. Ne? Dann habe ich aber gewonnen. Ich meine, spätestens dann, wenn sie doch Bundeskanzler dieses oder Bundeskanzlerin dieses Landes werden könnten, sollte man ihnen auch zugestehen, spielen, legal spielen natürlich, zu dürfen, auch um Geld, wenn sie das denn wollen, oder? Ja, hoffen wir es. Wenn es kommt, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann in 20 Jahren Professor an der Universität und lehre Post-Flop-Strategien. Post-Flop-Strategien 2. Das wäre der Hammer. Es gibt sogar, glaube ich, in Stanford oder so gab es letztens irgendeinen, oder gibt es so einen Pokerkurs als Seminar im Endeffekt. Er soll keine Scheiße bauen. Das wäre mein Wunsch. Ansonsten soll er sein Ding machen. So ist es, ne? Wenn man gewinnt, muss man halt auch zusehen, dass man auf dem Boden bleibt. Und wenn man aber ganz unten ist, dann muss man auch zusehen, dass man trotzdem noch Spaß hat. Deswegen laufe ich, wenn ich gewinne, immer zu Fuß nach Hause. One day I'll fly. Fly away. Ich blöffe nie. Die Minimalisierung des Glücksfaktors. Ein Feature von Annette Krause und Matthias Hilke. Ton und Technik Bodo Pasternak, Redaktion und Regie Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.